Neulenkbach von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 2. Der Einstieg. Herr S. wurde unerwartet von einer korpulenten Dame in Rauchwerk in den Waggon gedrängt. Diese pflegte eine schwarze Lederhandtasche, augenscheinlich eine teure, wie das Goldketten-Accessoire bezeugte, als Rambock zu benutzen. Er stolperte ungelenk über die Türschwelle. Etwas unschlüssig, ob es nicht doch besser gewesen wäre, in den oberen Teil der Bahngarnitur zu wechseln, stand einen kurzen Augenblick im Eingangsbereich, woraufhin die Dame ihn noch fester anschob und erbost schrie, »Pass es doch auf, Sie Gscheckerl! Ungute Person Sie, wo stehen Sie doch so im Weg?« »Verzeihen Sie«, wollte Herr S. eingeschüchtert erwidern, doch die Dame beachtete ihn weitergehend schon nicht mehr. Mit dem Ziel vor Augen, seinen Weg mit dieser Kanaille nicht noch einmal kreuzen zu müssen, bestieg er es nun doch das obere Abteil. Ein niederer Schaffnergehilfe rannte geschäftig, während er seine goldene Taschenuhr hervorzog, eilig vom vorderen in den hinteren Teil des Waggons. Das erinnerte Herrn S. augenblicklich daran, dass er ja noch nicht einmal ein Bahnticket mitführte. Früher, entsandte er sich, konnte man jederzeit und fast überall eine gültige Fahrkarte kaufen. Bei Schaltern und Automaten, etwas günstiger beim Schaffner seines Vertrauens. Aber es war auch einfach möglich, sogenannte virtuelle Tickets an gewissen Netzzugangspunkten zu erwerben. Das waren schöne Zeiten für Bahnfahrer. Stets bekam man irgendwo einen freien Platz. Und es war in der Tat sogar möglich, als einfacher Arbeiter, wenn denn nötig, Sitzplätze zu reservieren. Ende des zweiten Kapitels. Gelesen von Schalkmar.